Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf den drei fröhlichen Kurzwellen 6070, 6055 und 9670 kHz für europäische Zielgebiete. Schalten Sie ein und prüfen Sie die besten Empfangsfrequenz für Ihren Standort. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie wieder zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC, dem spannenden Technikmagazin. Ich bin Colli Farin und werde Sie durch die heutige Ausgabe Nummer 449 führen. Bei uns geht es in diesen Tagen vermehrt um die Faszination des Radios. Schließlich wird es in diesem Jahr genau 100 Jahre alt. Wir sind heute unter anderem zu Besuch bei einem Tag der offenen Tür bei Radio Bremen, beleuchten den DAB-Ausbau und Eva Maria wird uns in ihrem Technikbeitrag erklären, warum die Netzspannung genau 230 Volt beträgt. Ja, und auch musikalisch haben wir so manche Kuriosität anzubieten. Kaum zu glauben, aber die Sängerin der ehemaligen Gruppe ABBA, Agnetha Felskog, hat mit immerhin 73 Jahren vor kurzem wieder einen neuen Solotitel veröffentlicht. Es ist eine gefühlvolle Liebesballade und die heißt If You Need Somebody Tonight. Und die haben wir zum Programmstart für Sie aufliegen. If you need somebody tonight, here I am If it's love you need in your life, here I am tonight. If you want somebody to hold, take my hand, take my hand. If the night is getting too cold, take my hand tonight. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. 68. Weinheimer UKW-Tagung war voller Erfolg. DARC feiert seinen 73. Geburtstag. Amsat wurde 50 Jahre alt und bundesweiter Warentag am 14. September. Ein bunter Mix aus hochkarätigen Vorträgen, Händlerbeteiligung, Flohmarkt, Camping und auch Geselligkeit zog viele Besucher aus nah und fern zur 68. UKW-Tagung am vergangenen Wochenende nach Weinheim. Der Campingplatz ist um 40% voller, freute sich Peter Wehrle, Delta Lima 3, Papa Whisky von der Tagungsleitung. Und auch sonst hatte der veranstaltende FACW e.V. mit dem DARC OV Weinheim wieder groß aufgefahren. Drei Vortragssäle waren am Samstag von morgens bis in den späten Nachmittag in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule Weinheim vollbestückt. Delta Lima 3 Papa Whisky unterstrich im persönlichen Gespräch, dass die Tagung bewusst konventionell auf den Präsenzcharakter Wert lege, weil hierin der Mehrwert der Veranstaltung läge. So gibt es keine YouTube-Aufzeichnung, sondern die Tagungsgäste konnten persönlich auf dem Flohmarkt stöbern, bei ITler Daniel Fett erfahren, was es mit künstlicher Intelligenz auf sich hat, bei Peter Welke Delta Kilo 1 Alpha Alpha lernen, wie man den besten DX-Standort fürs Eigenheim auswählt oder elektrotechnische Sicherheitsaspekte von Solaranlagen bei Dirk Bartelmess Delta Lima 5 India November erlernen. Nicht zu vergessen die Keynote von Andreas Spieß, Hotel Bravo 9 Bravo Lima Alpha, der schon zu Tagesbeginn feststellte, dass der Amateurfunk eigentlich schon seit langem digital sei. Die Morse-Telegrafie als eine der ersten digitalen Betriebsarten. Im Laufe der Zeit wurden die Filter digital, dann kam die Software und nicht zuletzt wurden es die Amateurfunkgeräte selbst dann auch. Auch sprach er den Dauerbrenner FT8 an. Das kontroverse Stammtischthema, so Hotel Bravo 9 Bravo Lima Alpha. Wichtig aber sei es doch, dass man, egal wie, die Freude am Hobby erleben könne, so Hotel Bravo 9 Bravo Lima Alpha weiter. Alle Vorträge sind, wie üblich, im Tagungsband in Gänze nachzulesen, der beim Box 73 Verlag in Berlin erhältlich ist. Am Sonntag, dem 10. September 2023, feierte der Deutsche Amateur-Radioclub seinen 73. Geburtstag. Diesen Festtag begehen die Vereinsmitglieder immer auf ihre Weise, nämlich mit einer QSO-Party auf den Kurzwellenbändern. Von 19 bis 21 Uhr konnten wie jedes Jahr Funkamateure mit den Distriktsvorsitzenden und den Stellvertretern sowie den vier Vorstandsmitgliedern auf 80 Metern Funkverbindungen führen. Die ganze Aktion sollte keinen Wettbewerbscharakter annehmen, sondern der Kommunikation zwischen den Distriktsvorständen bzw. den Vorständen und den Mitgliedern des DARC dienen. Auch wird mit dieser Aktion des Jahrestags der Vereinsgründung gedacht. Heute hat der DARC e.V. als Großverband rund 33.000 Mitglieder. Im Gründungsjahr anno 1950 waren es rund 3.000. Auch die Amsat Deutschland kann auf ein rundes Jubiläum zurückblicken. Sie wurde 50. Seit 1973 bringen wir Satelliten ins All. Unter diesem Titel stand die Jubiläumssatellitentagung mit Symposium im Radom der Sternwarte Bochum vom 15. bis 17. September 2023 ganz im Zeichen der Satelliten- und Weltraumforschung. Das freudige Jubiläum wurde zum Anlass genommen, um das alljährlich stattfindende Symposium in diesem Jahr in einen besonderen Rahmen zu bringen. Die AMSAT ist eine Vereinigung von Funkamateuren, die das Ziel verfolgen, Raumfahrtsatelliten zu betreiben. Sie hat ihren Sitz in Bochum und arbeitet eng mit diversen Raumfahrtagenturen wie der ESA und der NASA zusammen. Als Highlight vermittelt sie immer auch Funkkontakte für Schulen mit Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS. Der bundesweite Warentag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen. Er findet jährlich am zweiten Donnerstag im September statt. In diesem Jahr war das also der 14.9. Ab 11 Uhr wurde eine Probewarnung in Form eines Warntextes an alle modularen Warnsysteme des Bundes und angeschlossene Warnmultiplikatoren geschickt. Das sind Fernsehen, Rundfunksender, Mobilfunkprovider und App-Server. Die Warnmultiplikatoren versenden dann die Probewarnung zeitversetzt an Warnmittel wie Fernseher, Radios und Smartphones. Parallel können auf Ebene der Länder in den teilnehmenden Landkreisen und Kommunen verfügbare kommunale Warnmittel ausgelöst werden. Zum Beispiel Lautsprecherwagen oder Sirenen. Ein erst letztes Jahr eingeführtes Mittel ist das sogenannte Cell Broadcast. Hier werden dann Warnnachrichten an alle einer Mobilfunkzelle eingeloggten Nutzer ausgegeben. Auch die Funkamateure nahmen an diesem Warntag teil. Sie waren ebenfalls um 11 Uhr auf den einschlägigen Notfunkfrequenzen, um im Bedarfsfall helfen zu können. Funkamateure sind nahezu die einzigen Menschen, die auch im Fall von Blackouts oder Naturkatastrophen mit kleinen, batteriebetriebenen Funkgeräten Notkommunikation anbieten können. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Weiter geht's mit einem Musikwunsch unseres Hörers Sven Maschmann aus dem bayerischen Hohenschäftlarn. Er wünscht sich die Soundtrack-Melodie des Films Stardust. Und der kommt von der norwegischen Sängerin Aurora Stjernestov. Hier ist sie, eine sehr getragene Ballade und eine tolle Wahl. Jahre Rundfunk in Deutschland. Meilenstein der Technik. Musik. In Deutschland begehen wir in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Der Rundfunk wird genau 100 Jahre alt. Am 29. Oktober 1923 starteten im Berliner Foxhaus die ersten regelmäßigen Radiosendungen in Deutschland. Was damals in der sogenannten Funkstunde sehr bescheiden begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem ganzen Medienzweig ausgebreitet. Den runden Anlass dieses Jubiläums nutzen viele Rundfunkanstalten, sich und ihr Wirken in der Öffentlichkeit zu demonstrieren. Wer schon immer mal Radio- und Fernsehluft schnuppern wollte, hatte am 2. September in diesem Jahr Gelegenheit dazu, und zwar am Tag der offenen Tür bei Radio Bremen. Unser Mitarbeiter Nico Kutzner, Delta Oscar 0, Kilo Foxtrot Golf, war für Radio DARC mit dabei. Ja, die Veranstaltung, die hat es das letzte Mal vor 6 Jahren gegeben. Offenen Tür Radio Bremen. Radio Bremen selber gibt es ja seit 1945, ist eine Besonderheit. Und da haben wir das erste Mikrofon, haben ein Plattenerstellungsgerät, haben Tonbandgeräte und haben auch Radios hier. Einmal im Radio das Wetter vortragen oder ein Konzert für das Radioprogramm von Bremen 2 möchten, in einem eigens dafür eingerichteten Bus war dies möglich. Und dann musst du sprechen, gleich im nächsten Durchgang. Jetzt haben wir das Gefühl, oh, ist ja viel Zeit, das dauert ja ewig und so weiter. Wenn du dann wirklich vor dem Rotlicht sitzt und das reden musst und da auf dem Punkt fertig sein musst, wirst du merken, wie knapp das Ganze wird. Da läuft eigentlich auch wieder eine Uhr runter. Wenn der Huckel in der Mitte ist, das hörst du auch gleich, musst du fertig sein. Die Nachrichten warten nicht auf dich. Es ist 13 Uhr. Kabinettsklausel. Ja, das muss einfach sitzen, da gibt's gar nichts. In die Nachrichten reinquatschen gefällt dir nicht. Das Bremen Vierlandswetter. Ja, moin moin. Auf jeden Fall denke ich mal, morgen wird es 20 Grad ungefähr. Und wahrscheinlich mit Wolken. Ich habe noch ein bisschen was Zeit. Es ist 13 Uhr. Da müssen wir fertig sein. Die 4. Ja? Möchtest du den Text lesen oder hast du einen eigenen Text, den du erzählen willst? Es geht um das Wetter. Du musst auch Bremen 4 das Wetter erzählen. In den meisten Funkhäusern werden die Inhalte crossmedial ausgespielt. So produziert Radio Bremen auch Inhalte für das Fernsehprogramm der ARD. Wie viel produziert denn Radio Bremen für die ARD? Das kann man sozusagen als Stückzahl, kann ich das gar nicht sagen. Ja. Also es ist sozusagen, ich würde mal sagen, wir machen immer so 15 Produktionen. Mal größer, mal kleiner, das kann man, glaube ich, schon so grob sagen. Ja, ist ja eine Frage des Preises. Manchmal, wenn man irgendwie im Ausland dreht, ist es ein bisschen teurer. Wenn es eine Geschichte ist, die man gut auch in Bremen realisieren kann, ist es vielleicht nicht ganz so teuer. Und was sich so thematisch anbietet, weil das Schöne ist bei Radio Bremen, es ist ein kleines Haus mit kurzen Wegen. Und da kann man manchmal Sachen viel, viel schneller auch realisieren, als es in einem großen Sender wie dem WDR zum Beispiel der Fall wäre. Die Ukraine-Produktion ist genau so ein Beispiel. Wir haben ganz schnell gesagt, wir müssen gucken, wie geht es denn den Kindern in diesem Land? Was ist denn da? Und da hatte ich hier gar keine langen Genehmigungswege. Da habe ich meinen Programmdirektor angerufen, habe gesagt, ich möchte das machen. Da sagt er, super Idee. Und wir waren sozusagen dann direkt am Tag gleich mit Planung beschäftigt. Und man hat eben nicht so einen langen Genehmigungsweg. Das ist der Charme dieses Hauses. Deswegen ist es unter anderem so schwer, hinwegzugehen. Und auch ein Vorteil, warum Radio Bremen ja auf jeden Fall was auch für die ARD Arte machen sollte. Ne? Ja, wir sind so ein bisschen das schnelle Beiboot, sage ich immer. Ja. Seit 2016 wird in Bremen das Hörfunkprogramm Bremen Next für junge Menschen in Bremen, Bremerhaven und Umgebung produziert und über die Antennen gesendet. Das Studio von Bremen Next ist eines der modernsten Radiostudios der ARD. Die ganze Sendung findet hier live statt. Also wir sind ja gerade scharf gestaltet, das orange Licht, das bedeutet gerade alles, was draußen zu hören ist, von unserem Sender läuft über dieses Studio nach draußen. Jetzt gerade zum Beispiel kann ich hier einfach die Musik ein bisschen aufmachen. Das läuft gerade bei uns hier. Und mein Job ist unter anderem neben natürlich was zu erzählen im Radio auch hier die Technik zu fahren und die Knöpfe zu drücken. Also alles, jeder Song, jeder Ton, den ihr draußen hört, muss extra von mir hier im Studio angedrückt werden. Das mache ich jetzt auch gleich mal. In 10 Sekunden ist der Song nämlich vorbei und dann geht der nächste los. 2 Knöpfe muss ich jetzt drücken. Der Song ist vorbei. Bremen Next. Und der nächste Song geht los. Genau, also das bedeutet, nichts davon, was hier läuft, ist automatisiert oder aufgezeichnet. Wenn ich vergesse, einen Knopf zu drücken, dann haben wir Stille. Dann ist ein sogenanntes Sendeloch draußen, dann passiert auch einfach gar nichts. Das passiert auch ab und zu mal. Damit es nicht zu einem Sendeloch kommt, müssen die Moderatoren im Studio möglichst konzentriert arbeiten. Höchste Konzentration ist auch bei der Bundesliga-Show gefragt, die auf Bremen 1 gesendet wird. Wie funktioniert die Bundesliga-Radioshow? Die ist ehrlich gesagt relativ komplex. Wir haben dann drüben bei dem Techniker haben wir 5 Leitungen von den 5 Spielen, die nachher parallel laufen. Mhm. Und haben uns einen festen Sendeplan zurechtgelegt, wann wir in welches Stadion schalten möchten. Meine Aufgabe ist es dann zu sagen, wir gehen jetzt ins Weserstadion, wir gehen jetzt ins Augsburger Stadion und da gehen wir dann nach Sendeplan hin. Der Kollege zieht dann die Leitungen entsprechend auf und es kann aber auch immer sein, dass irgendwo ein Tor fällt und wir dann den Sendeplan umschmeißen und dass wir eigentlich nach Freiburg gehen wollten und dann entscheiden wir uns aber doch, dass wir nach Dortmund gehen. Und dann müssen die Kollegen drüben, der Redakteur und der Techniker der Sendung, ganz schnell entscheiden, müssen sagen, so, wir gehen jetzt darüber. Und dann sagen sie mir das über die Gegensprechanlage und ich sag's dann im Radio und dann schalten wir da in das andere Stadion. Ah. Wieso kann die Bundesliga-Show nicht aus dem normalen Studio gesendet werden? Das hat genau damit zu tun, dass da 5 Leitungen sind und wir also 5 Regler hätten und manchmal sehr schnell reagieren müssen. Und wenn ich gerade sprechen würde, und in der Sekunde, während ich spreche, entscheidet der Redakteur, den Sendeplan umzuschmeißen. Würde er mir sagen, gib mal in ein anderes Stadion. Und dann müsste ich erstmal gucken, okay, in welches Stadion gehen wir, welche der 5 Leitungen ist das. Und dann wäre einfach so eine hohe Fehlerquelle da, dass das einfach zu viel wäre. Ein Highlight beim Tag der offenen Tür von Radio Bremen war der Auftritt von der Sängerin Loy, die das Publikum mit einbezogen hat. Vor knapp 100 Jahren, also am 29. Oktober 1923, gab es die erste öffentliche Rundfunksendung in Berlin im Foxhaus. Das heißt, man hatte auf dem Dachboden eine kleine Sendeanlage, man hatte Antennen und man hat abends online. Man hatte keine Aufzeichnungsgeräte, man hat einfach Sendungen gemacht. Man hat viel Musik erzählt, Nachrichten kamen später dazu. So ist das langsam losgegangen mit vielleicht 500 Teilnehmern in Berlin. Und später ist der Rundfunkbeitrag gesenkt worden auf 2 Reichsmark pro Monat. Und dann gingen in 1-2 Jahren die Teilnehmerzahlen schon langsam in die Millionen. Was hat sich im Gegensatz zu früher getan? Heute gibt es die Medien vielfältiger. Allein Radio Bremen hat mindestens 4 Hörfunkprogramme, Fernsehprogramme. Es gibt das Internet, es gibt TikTok, es gibt Facebook, es gibt YouTube. Heute ist das viel vielfältiger geworden. G-A-R-C Radio, your favorite station. Ein steter Strom vorbei am Weserstadion. Hier sind wir zu Haus, hier geht's uns gut. Denn Werder zaubert, siegt und lacht. Ja, Werder ist die Fußballmacht. Im Norden und im Rest der Republik. Wir singen schön. Wir leben unsere Wunder und unseren Traum. Die Zeit ist da, wir sind zurück und Bremen strahlt und tanzt im Glück. Wir sind stolz auf Werder und unseren Fisch. Keinen mehr auf der Bremer Bank. Die Fotografen prügeln sich da förmlich um das erste Bild. Und jetzt ist Schluss. Und Werder Bremen ist deutscher Meister. Wir sind Werder Bremen. Oh, wie ist das schön. Werder, der Meister von der Weser. Immer mehr Menschen in Deutschland kaufen sich mittlerweile ein neues Radio, weshalb die Digitalisierung beim Hörfunk durch DRB Plus in den meisten Bundesländern immer weiter voranschreitet. Zudem gibt es auf Veranstaltungen vermehrt Infostände, an denen über die neue Übertragungstechnik informiert wird. Vom NDR erfahren wir jetzt, wie einfach digitaler Radioempfang funktioniert. Was ist DRB Plus? DAB Plus ist der neue Standard für Radios. Das heißt, bei DAB Plus ist es die neue Generation. Wir kennen ja alle UKW, worüber das normale Radio noch läuft. Aber jetzt gibt es seit 2020 so richtig fest, gibt es DAB Plus. Also es gab schon davor. Jetzt wird das zum Beispiel bei den Autos auch mit eingebaut, seit Ende 2020. Das heißt, wir haben digital-terrestrisches Radio und können darüber unsere ganzen Sender empfangen. Wir empfangen mehr Sender als davor. In diesem Gebiet zum Beispiel 21073 in Harburg empfangen wir ca. 75 Sender. Es sind viele neue dabei, unter anderem NDR Schlager oder NDR Blue. Da gibt es so ein paar Variationen von. Bei dem Radio hat man auf jeden Fall einen super Empfang. Es gibt kein Rauschen. Und alles läuft wesentlich einfacher, wenn man erstmal sich reingefuchst hat in das Radio. Was ist der Unterschied zu UKW? Also UKW sendet auf mehreren Frequenzen. DAB Plus zum Beispiel nutzt nur eine Frequenz. Bedeutet, wir haben 80% weniger Stromverbrauch für das Radio. Also nicht für das Radio selber, sondern beim Senden wird weniger Strom verbraucht. Und es ist digital und zuverlässiger. Zum Beispiel, es ist krisensicher. Wenn wir hier so ein Radio haben mit einer Batterie, dann können wir selbst, das wollen wir natürlich nicht, in Kriegszeiten locker Radio hören und nichts würde dazwischen kommen. Wir haben überall Sendemasten und haben eine 99%ige Netzabdeckung in Deutschland von dem DAB Plus Netz. UKW wird abgelöst wahrscheinlich von DAB Plus. In Norwegen ist das schon seit 2017 so, da haben die UKW komplett abgeschaltet. Dort läuft alles digital. In Deutschland läuft das auch dahin. Macht auch Sinn. Es wird noch ein bisschen dauern, aber es ist so schnell wie möglich geplant, weil das einfach eine gute Sache ist. Können auch Bilder und Texte übertragen werden? Ja, Bilder und Texte können übertragen werden. Man sieht zum Beispiel, dass es ein Display hat. Man sieht, was gerade läuft. Man sieht eine Albumübersicht. Man kann die neuen Nachrichten sehen. Kleine Teaser, also kleine Texte, die schon mal zeigen, was da kommen würde. Das ist die Zukunft. Die Autobahn, die liegt vor mir, die Nacht, sie bricht herein. Wenn du auch jetzt nicht bei mir bist, bin ich doch nicht allein. Denn die Musik, die ich grad höre, erinnert mich daran, dass es dich in meinem Leben gibt. Nur darauf kommt's mir an. Gott sei Dank gibt's das Radio, wenn ich auf der Straße bin. Mein Ziel weit von zu Hause fort, dort begleitet es mich hin. Gott sei Dank gibt's das Radio, denn es spielt die ganze Nacht. Es spielt so manchen Song für uns, der uns beide glücklich macht. Diesem Lied verbindet uns der allererste Blick. Bei diesem denken wir zwei nur an den ersten Kuss zurück. Bei diesem Lied, da hab ich dich zum ersten Mal geliebt und hab gewusst, dass es für mich nichts Schöneres mehr gibt. Gott sei Dank gibt's das Radio, wenn ich auf der Straße bin. Mein Ziel weit von zu Hause fort, dort begleitet es mich hin. Gott sei Dank gibt's das Radio, denn es spielt die ganze Nacht. Es spielt so manchen Song für uns, der uns beide glücklich macht. Gott sei Dank gibt's das Radio, wenn ich auf der Straße bin. Mein Ziel weit von zu Hause fort, dort begleitet es mich hin. Gott sei Dank gibt's das Radio, denn es spielt die ganze Nacht. Es spielt so manchen Song für uns, der uns beide glücklich macht. Gott sei Dank. Vor 70 Jahren, am 12. Juni 1953, begannen die ersten UKW-Rundfunksendungen der DDR vom Inselsberg auf dem Rennstein. Der Sendeturm war bereits 1939 errichtet worden und so konnte man ein Sendegebiet abdecken, das später die 5 DDR-Programme inklusive DT64 auf UKW aufgrund des exponierten Standorts auch in den Westen trug, nach Niedersachsen, Hessen, Nordbayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Eigentlich sollte aber natürlich Sachsen und Sachsen-Anhalt versorgt werden. Heute wird vom Inselsberg neben analogen Radio auch digitales Fernsehen abgestrahlt. Der ehemalige Richtfunkturm für das SED-eigene Richtfunknetz wird dagegen heute als Aussichtsturm benutzt. Der Rundfunkturm ist nicht öffentlich zugänglich. Angesichts des Jubiläums hat der MDR einerseits einen kurzen Fernsehbeitrag in der Mediathek und dann einen ausführlicheren 45-minütigen Beitrag im Radio MDR Thüringen, die Kulturnacht. Beides kann man über die Suchfunktion in der Mediathek finden, ARD Mediathek. Der Moderator Marco Ramm hat sich von Frank Schilonka von der DFMG die historischen und aktuellen Sendeanlagen auf dem großen Inselbergturm zeigen lassen. Und dabei wird die aktuelle und historische Technik behandelt. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. DARC Radio, your favorite station. Sprach von Liebe, dabei waren sie noch nicht mal 15 Jahre, schwor große Worte und er küsste sie und streichelte ihr Haar. Sprach Auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt. Liebe DX-Freunde und Funkamateure, elektrische Energie ist aus unserem modernen Leben nicht mehr wegzudenken, denn wir brauchen sie täglich. Vor allem wir Funkamateure sind dringend auf Strom angewiesen für Transceiver, Endstufen und für die Computer. Die Netzspannung beträgt bekanntlich 230 Volt und der Strom kommt aus der Steckdose. So ist es doch wohl, oder? Aber warum ist es eigentlich so, wie es ist? Haben Sie sich schon mal gefragt, warum es eben genau 230 Volt sind und nicht 200 Volt oder 100 Volt? Und bekanntlich beträgt die Netzspannung in vielen Ländern Amerikas nur 110 Volt. Aber warum genau 110 und nicht 100? Das wäre doch eine naheliegende und runde Zahl. Um diese spannende Frage zu beantworten, müssen wir einen Blick in die Geschichte der Elektrizität werfen. In die Zeit um das Jahr 1880. Damals entwickelte ein amerikanischer Erfinder namens Thomas Alva Edison ein Produkt zur Marktreife, das bald seinen Siegeszug über die gesamte Menschheit antreten sollte, die Glühlampe. Das war aber keineswegs die erste Möglichkeit für elektrisches Licht. Zuvor gab es schon sogenannte Kohlenbogenlampen, bei denen ein Lichtbogen zwischen zwei Elektroden brannte und damit sogar ziemlich helles Licht produzieren konnte. Diese Kohlenbogenlampen benötigten für ihren Betrieb 50 Volt Gleichspannung. Weil es aufgrund hoher Übertragungsverluste nicht sinnvoll war, ein Stromnetz mit nur 50 Volt zu betreiben, musste eine andere Lösung gefunden werden. Die Lösung dafür war ganz einfach. Man schaltete zwei Bogenlampen im Stromkreis hintereinander, sodass nun für den Betrieb zweier Bogenlampen hintereinander 100 Volt Spannung notwendig waren. Um auch Spannungsabfälle auszugleichen und etwas Reserve zu haben, schlug man 10% auf. Diese Spannung etablierte sich als der Standard für die frühen Stromnetze, einfach aufgrund der Tatsache, dass man damit zwei Kohlenbogenlampen betreiben konnte. Umso mehr war es äußerst praktisch, dass auch Edisons Glühlampen 110 Volt Betriebsspannung benötigten. Diese waren ja in der Anfangszeit mit einer verkohlten Bambusfaser versehen und hatten exakt den richtigen Innenwiderstand für eben 110 Volt. Sehr praktisch, denn so konnte man alle damals üblichen Lichtquellen mit einer einheitlichen Spannung versorgen. Und das war der Grund, wieso das so entstand, die normative Kraft des Faktischen gewissermaßen. Doch die Elektrifizierung ging schnell weiter und es kamen immer neue Geräte auf den Markt, die einen Elektromotor besaßen. Diese Geräte mussten also an das vorhandene Stromnetz angeschlossen werden. Aus diesem Grund kam es immer häufiger zu Überlastungen des Stromnetzes, sodass man sich dafür wieder eine Lösung überlegen musste. Man kam auf die Idee, einfach zwei Generatoren parallel laufen zu lassen. Hierfür wurde ein Dreidrahtsystem mit zwei Phasen entwickelt. Zwischen jeder Phase und dem Mittelleiter betrug die Spannung nach wie vor 110 Volt. Zwischen den beiden Außenleitern konnte man jedoch die doppelte Spannung abnehmen, also 220 Volt. Bei einer ungleichmäßigen Belastung muss der Mittelleiter nur den Differenzstrom führen. So entstand das amerikanische Zweiphasenstromnetz, das im Prinzip bis heute Bestand hat. In jedes Haus führen drei Drähte. Für das Licht und die Steckdosen greift man zwischen Mitte und einer Phase ab, da liegen 110 Volt an. Für größere Verbraucher wie den Elektroherd, den Trockner und die Waschmaschine zapft man zwischen den beiden Außenleitern 220 Volt ab. Und natürlich auch für die dicken, fetten Endstufen der US-Funkamateure, die selten weniger als 1500 Watt machen, ebenfalls. Auch diese hängen an den beiden Außenleitern und bekommen so genügend Strom ab. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso man in Europa ausschließlich mit 220 bzw. 230 Volt und nicht eben mit 110 Volt arbeitet. Auch diese Antwort liefert wieder die Technikgeschichte. In Europa war man mit der Elektrifizierung einfach deutlich später dran als in den USA. Es begann so richtig erst um das Jahr 1900. Ausgehend von den Erfahrungen der Amerikaner entschieden sich die Europäer dazu, gleich von vornherein nur mit einer einheitlichen Netzspannung von 220 Volt zu arbeiten. Man konnte mit nur zwei Drähten alle bekannten Verbraucher versorgen, Glühlampen ebenso wie Bügeleisen und auch kleine bis mittlere Elektromotoren. Ein riesiger Vorteil, man sparte sich so ein Drittel des Kupfers. Und angenehmer Nebeneffekt, die deutlich höhere Netzspannung in Europa ermöglichte bessere und verlustfreiere Übertragung. Und so war der europäische Standard 220 Volt geboren. Jetzt stellt sich aber noch die Frage, wieso die Netzspannung heute nicht mehr 220, sondern 230 Volt beträgt. Hierauf gibt es eine politische Antwort, denn es war bis in die 1980er Jahre so, dass in den europäischen Ländern verschiedene Standards herrschten. In den meisten Ländern fand man 220 Volt vor, in einigen aber 230 und in England sogar 240 Volt. Durch den immer enger werdenden Binnenmarkt entstand der Wunsch, eine einheitliche europäische Netzspannung zu definieren, damit elektrische Geräte überall ohne Probleme betrieben werden können. Um ein europaweit einheitliches Stromnetz verwirklichen zu können, legten die europäischen Länder 1983 in der internationalen Norm mit der Nummer IEC 60048 eine Standardspannung von 230 Volt fest. Das war ein Kompromiss zwischen allen Ländern, ein Mittelweg. Und der hat bis heute Bestand. Die Netzspannung wurde beginnend ab 1987 in ganz Europa einheitlich auf 230 Volt eingestellt. Wobei, um ganz genau zu sein, 230 Volt sind nur eine sogenannte Normspannung. Laut IEC-Regelung ist es zulässig, dass dieser Mittelwert um plus minus 10% schwanken kann. Je nach Netzbelastung kann es also sein, dass der Saft aus der Dose zwischen 207 und 253 Volt anliegt. All das ist erlaubt und normenkonform. Unsere Geräte sind so ausgelegt, dass sie das problemlos verkraften. Wobei, es gibt in den Fachkreisen eine geheime Flüsterpropaganda, dass unsere Energieversorgungsunternehmen versuchen, die Netzspannung möglichst hoch zu halten, eher an die obere Grenze gehen. Eine Probe aufs Exempel bestätigte in unserem eigenen Haus, dass wir fast immer bei rund 240 Volt und nicht bei 230 liegen, gemäß Digivoltmeter. Offiziell zugeben will das natürlich niemand, aber der Grund liegt auf der Hand. Die Stromlieferanten können so schlicht und einfach mehr verkaufen. Betreibt man einen ohmschen Verbraucher, beispielsweise einen Elektroherd oder einen Heizlüfter, mit 5% mehr Spannung, so nimmt er 10% mehr Leistung auf. Gemäß dem ohmschen Gesetz ist nämlich Leistung gleich Spannung zum Quadrat, dividiert durch den Widerstand. Also wirkt mehr Spannung quadratisch auf die Leistung und schon kann man mehr verkaufen und auch mehr Profit machen. Nun wissen Sie, woher die 230 Volt aus der Steckdose kommen. Ich wünsche Ihnen allzeit genügend Saft und bedanke mich für Ihr Interesse. Eva Maria, DG9 MFG. Thank you. Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Die Sonnenaktivität steigt und steigt. Es gibt immer mehr Sonnenflecken, zumindest was die Gesamttendenz und den langfristigen Trend bis 2024 angeht. Und die Primetime aller DXer liegt genau jetzt vor uns. Das ist die Zeit um die Tag- und Nachtgleiche herum. Warum das so ist und was genau passiert, das erklärt uns nun wieder unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Nun, auf der Kurzwelle unterscheiden sich Tag- und Nachtausbreitung ja grundlegend. Ganz vereinfacht gesagt sind für einen im Tageslicht verlaufenden Signalpfad die höheren Frequenzen nutzbar. Geht es durch die Nacht, dann ist das ein Fall für die unteren, langwelligeren Bänder. Schwierig wird es, wenn vor allem bei Fernverbindungen der Signalpfad die Tag-Nacht-Grenze kreuzt. Dann schränkt sich das Angebot möglicher Frequenzen erheblich ein, möglicherweise sogar so weit, dass gar keine Verbindung zustande kommt. Bei angehobener Sonnenaktivität ist es etwas einfacher, weil man erwarten kann, dass der mittlere Frequenzbereich, der sowohl Tag- als auch Nachtausbreitung erlaubt, umfangreicher ist. Das trifft im Moment auf 40 und 30 Meter zu und mit ein paar Abstrichen auch auf das 20 Meter Band. Um die Tag- und Nachtgleiche herum gibt es nun zu jedem Ort der Erde einen Signalpfad, der komplett im Sonnenlicht verläuft und einen, der die Nachtseite der Erde nutzt. Die X-Gebiete sind also einfacher erreichbar. Außerdem sind Tag und Nacht überall auf dem Globus etwa 12 Stunden lang. Das heißt, es gibt genug Sonnenstrahlung für lange Öffnungszeiten der oberen Bänder, aber eben nicht so viel, dass sich die massive Dämpfung aufbauen kann, die im Sommer dafür sorgt, dass die Bänder am oberen Ende der Kurzwelle nicht zur Verfügung stehen. Wir sehen das an den letzten Wochen. Das 10-Meter-Band war, wenn überhaupt, dann nur stundenweise für Fernausbreitung zu nutzen. Jetzt blicken wir Zeiten entgegen, wo es viel länger und zuverlässiger öffnen wird. Und das hat sich in den letzten Tagen schon gezeigt, denn die Muff staubte sich immer weiter hoch und stieg sogar mehrmals über 30 MHz. Es sei denn, im Erdmagnetfeld wurde es turbulent, was am Mittwoch der Fall war, mit stark schwankendem Sonnenwind aufgrund eines koronalen Masseauswurfs, der noch dazu unerwartet kam. Um die Tag- und Nachtgleichen herum fällt es Partikeln aus dem Sonnenwind besonders leicht, in die Erdatmosphäre überzutreten. Das liegt an der Ausrichtung und Polarität der Magnetfelder von Erde und Sonne. Geophysiker nennen das den Russell-McFerrin-Effekt. Und so war in diesem Fall diese Verbindung mit 13 Stunden besonders lang. Und die damit verbundenen Polarlichterscheinungen reichten dann auch weiter als üblich Richtung Äquator. Dem fiel dann sogar die Ausbreitung auf 15 Meter weitgehend zum Opfer. Die Sonnenaktivität stieg bis auf 176 solare Fluxeinheiten am Dienstag und stürzte dann regelrecht bis auf 143 Einheiten ab. Neue aktive Regionen sollten den Trend aber umkehren, sodass der solare Flux nächste Woche zwischen 140 und 170 Einheiten erwartet wird. Ein weiterer Masseauswurf vom Donnerstag bringt an diesem Wochenende das Erdmagnetfeld wieder in Wallung, bevor es zumindest in der ersten Wochenhälfte nach mehr Ruhe aussieht. Wenn denn diese Ruhe im Magnetfeld herrscht, dann ist 15 Meter auf jeden Fall bis nach Sonnenuntergang offen, 12 und 10 Meter öffnen tagsüber häufiger und vor allem zunehmend länger. 20 Meter ist etwa 18 Stunden lang nutzbar und schließt meist erst gegen Mitternacht. Das 30 Meter Band bleibt nachts durchgehend offen. Zu Sonnenauf- und Untergang ist die Ausbreitung in dem Pazifik jetzt besonders gut. Und wann ist jetzt die Herbsttag- und Nachtgleiche? Dieses Jahr ist es am Samstag, dem 23. September um 6.49 Uhr UTC soweit. Und wenn der Begriff Herbst auch für viele einen melancholischen Klang hat, so gilt das nicht für die Kurzwelle. Denn der Herbst verspricht da prima Ausbreitungsbedingungen. Zumal, wenn die Sonne aktiv ist. Dann hoffen wir mal das Beste fürs Good DX. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht.